wie der Bauch unser Denken und Fühlen beeinflusst. Warum besitzen wir zwei Gehirne? Das war die Leitfrage, mit der wir uns gemeinsam in dieses Buch aufgemacht haben, Sie als Hörer und wir als Forscher. Vielleicht kommen wir einer Antwort näher, wenn wir erkunden, was sich hinter dem so oft zitierten Bauchgefühl versteckt. Viele Menschen stellen sich das so vor: Der Kopf trifft die rationellen, bewussten Entscheidungen und die Gefühle oder die Intuition stecken im Bauch. So einfach ist das aber nicht. Zum einen sind rationale Überlegungen und Entscheidungen der geringste Teil der Hirntätigkeit. Der weitaus größere befasst sich mit der meist unbewussten Verarbeitung von unzähligen Informationen, die rund um die Uhr auf uns einwirken. Dazwischen haben auch Gefühle und Erinnerungen ihren Platz, auch wenn uns viele davon nicht ständig präsent sind. Wo aber bleiben die zahlreichen Impulse des Verdauungssystems, von denen bereits immer wieder die Rede war? Und werden sie uns wirklich als Bauchgefühle bewusst, wenn wir beim Aktienkauf oder der Partnerwahl Entscheidungen treffen, von denen die Hirnforschung sagt, dass sie schon längst gefällt sind, bevor sie uns überhaupt bewusst werden? Wo steckt der Bauch im Kopf? Auf der Großhirnrinde ist der Darm nicht repräsentiert, wohl aber in den entwicklungsgeschichtlich älteren kortikalen Strukturen, die tiefer im Gehirn liegen. Dass Informationen des Verdauungstraktes im Gehirn ankommen, zeigen die evozierten Potenziale, die wir in der Neurogastroenterologie immer wieder ableiten. Allerdings eignen sich solche elektrophysiologischen Signale zwischen Bauch- und Kopfhirn nicht für eine räumliche Kartierung im Gehirn. Imaging oder bildgebende Verfahren, die eine genauere Lokalisierung ermöglichen, zeigen, dass Informationen aus dem Bauchraum auf die Insel projiziert werden, einen kleinen versenkten Abschnitt der Großhirnrinde. Bewusst, zum Beispiel als Schmerz, werden sie nur, wenn sie von da zum äußeren Kortex weitergeleitet werden. Wenn man die Impulse, die zum Gehirn führen, ihre Reihenfolge und Verschaltung und vielleicht auch noch Veränderungen im Ruhezustand misst, bekommt man zum Beispiel bei Reizdarmpatienten charakteristische Muster. Die zentrale Verarbeitung sensorischer Einflüsse ist verändert. Die vermehrte Empfindlichkeit dieser Patienten im Bauchhirn hat also ein Abbild im Kopfhirn. Die Schmerzen, und das ist hier wichtig, sind also keine Einbildung, wie immer wieder behauptet wird. Dieses Phänomen findet sich auch bei anderen chronischen Schmerzerkrankungen. Wieso äußern sich diese Leiden dann aber im Körper so unterschiedlich? Patienten mit Reizdarm haben häufig auch noch Fibromyalgie, Kopf- oder Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder Depressionen. Ein Teil der Wissenschaftler sieht als allgemeine Ursache in all dem eine stressbedingte somatoforme Störung. Das halten wir für viel zu einfach. Es muss konkrete Wirkmechanismen geben, die zumindest die Ausformung einer Stressreaktion als Reizdarm vermitteln. Noch so gut wie unerforscht ist dabei auch das Zusammenspiel der Nervenverbindungen, die von den Organen des Bauchraums zum Gehirn führen und die Aktivitäten der Bauchorgane koordinieren. Zum Teil liegt das daran, dass wir natürlich nicht einfach eine Nadel hineinstecken können, um zu sehen, was als Folge im Gehirn ankommt. Das Pankreas verfügt über ein eigenes Nervennetz, das vermutlich im Dünndarm entspringt. Die Nervenzellen sind denen im Hypothalamus sehr ähnlich, welche dort die Nahrungsaufnahme steuern. Die Leber hat ebenfalls Nerven, die das zentrale Nervensystem mit Informationen versorgen. Aber mit welchen? Wir wissen es nicht. Da sie keinen Schmerz leiten, sind die Neurologen und Pathologen an dieser Fragestellung wenig interessiert. Am ehesten sind auf diesem Gebiet noch Tiermediziner tätig, weil es bei den Verbindungen des Bauchs zum Gehirn häufig um Sättigungssignale geht, das heißt also um optimale Futterverwertung. Wir wissen, dass die Organe des Bauchraums über Nervenzellen miteinander kommunizieren, aber was dabei wirklich passiert, das ist unbekannt und wäre ein spannendes Forschungsfeld. Vielleicht könnten wir die häufigen Multiorganstörungen bei Übergewichtigen besser therapieren, wenn wir das nervale Zusammenspiel zwischen den Bauchorganen kennen würden. Bekannt ist uns eine Verbindung zwischen Leber und den splanknischen Nerven, wodurch die Durchblutung von Nieren und Darm beeinflusst wird. Auch haben Pankreasentzündungen oder Gallekoliken reflektorische Effekte auf die Darmmotilität. Was fühlt der Darm? Bei der Frage, ob im Darm Emotionen entstehen können, wie der oft zitierte Begriff des Bauchgefühls impliziert, kommen sich Paul und Michael sofort in die Haare. Denn letztlich ist das wie bei der Henne und dem Ei eine philosophische Frage. Was war zuerst? Thomas versucht zu vermitteln. Die Wahrnehmungen aus dem Bauch werden erst im Gehirn emotional bewertet, schlägt er vor, und zum Beispiel zu Unwohlsein oder zu den berühmten Schmetterlingen im Bauch führen. Das gilt aber auch für andere Organe, wie das Herz. Dahinter steckt das Phänomen der Interozeption. Das Gehirn nimmt Körperprozesse wahr und versucht, sie zu regulieren, wobei sich gleichzeitig das Befinden, die Stimmung und globale Gefühle wie etwa Anspannung oder Entspannung, Frische oder Müdigkeit verändern. Fest steht, dass der Darm Wahrnehmungen hat. Seine vielen Sinneszellen registrieren Druck und Dehnung, Temperatur und Säuren. Ja, er verfügt sogar über Geschmackssensoren. In der Darmschleimhaut haben Münchner Forscher zum Beispiel Geruchssensoren für Aromastoffe wie Thymian, Gewürznelken und Muskatnuss gefunden und festgestellt, dass sie zur Ausschüttung von Serotonin führen. Der Darm kann also eigenständig auf Einflüsse reagieren, aber bedeutet das auch, dass er Erfahrungen speichert und Erinnerungen auslöst, wie das Marcel Proust in der Suche nach der verlorenen Zeit für den Genuss eines bestimmten Gebäcks beschrieben hat? Intuition ist die Quelle vieler Entscheidungen in der Wirtschaft, sagt zum Beispiel Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, und nicht unbedingt unser rationales Denken. Aber wo steckt das so gerühmte Gut-Feeling? Im Bauch? Oder im Kopf, als Resultat vieler Eindrücke aus dem Verdauungstrakt, die irgendwann abgespeichert wurden und schnell wieder aktiviert werden können, ohne den Umweg über die Großhirnrinde? Wenn uns etwas auf den Magen schlägt oder Schmetterlinge fliegen lässt, dann geht das sehr wahrscheinlich nicht vom Bauchhirn aus. Diese Symptome sind eine Reaktion auf Signale aus dem Gehirn, wo alle unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen abgespeichert sind. Häufig ist es eine Stressantwort des Gehirns, die in Bruchteilen von Sekunden über die Hirn-Darm-Achse vermittelt wird und bei der Kaskaden von Botenstoffen in Gang gesetzt werden. Um den evolutionär festgelegten Kampf- oder Fluchtreflex zu ermöglichen, macht es zum Beispiel Sinn, die Verdauung lahmzulegen, weil wir die Energie, die dafür notwendig ist, gerade an anderer Stelle brauchen. Aber auch Freude und Liebe können Stress auslösen. Auf welche Region unseres Körpers wir unsere unbewussten Empfindungen projizieren, ist durch solche Empfindungen auch kulturell kodiert worden. In China gilt die Leibesmitte seit Jahrtausenden als Sitz der Seele. In Japan ist Hara das Zentrum der geistigen und körperlichen Kraft eines Menschen. In Europa nur bekannt durch das ehrenvolle Harakiri, den rituellen Suizid durch einen Bauchschnitt. Auch in der Bibel wird der Bauch als Sitz der Gefühle erwähnt. Beschwörende Hypnose. Wenn das Gehirn Stress im Bauchhirn auslösen kann, dann sollte es auch dazu imstande sein, Symptome zu lindern. Der englische Neurogastroenterologe Peter Warble aus Manchester hat eine spezifisch auf den Bauch Gut-directed gerichtete Hypnose zur Behandlung von Reizdarmsyndrom oder mysteriösen Oberbauchbeschwerden entwickelt. Von 1000 Probanden empfanden 3/4 diese Therapie als hilfreich. Die Intensität der Beschwerden sank auf etwa die Hälfte. Die Hypnose wirkt über eine Tiefenentspannung der Patienten. Sie reduziert die Empfindlichkeit der Eingeweide, mildert die Kontraktionen des Verdauungstrakts und die Säureausschüttung. Wenn sich jemand gebläht fühlt, hilft es ihm, sich unter Hypnose vorzustellen, Luft aus einem Ballon zu lassen. Ist jemand verstopft, sieht er vor seinem inneren Auge einen Fluss, der immer schnell fließt. Die Hypnose beeinflusst nicht nur den Bauch, sondern den gesamten Organismus. Sie wirkt auch beruhigend auf die Herzfrequenz oder den pH-Wert der Haut. Aber da die verwendeten Bilder der Imagination sich alle auf den Darm beziehen, wirkt sie vor allem dort oder wird vor allem vom Gehirn darauf bezogen. Was genau bei der Hypnose passiert, ist nicht leicht festzustellen, da wir die Probanden nicht gleichzeitig katheterisieren können. Und erschwerend kommt hinzu, dass Schmerz ohnehin ein sehr subjektives Phänomen ist, dessen Intensität zum größten Teil im Kopf festgelegt wird und nicht etwa an der Stelle der Schädigung. Etwa ein Drittel der Bevölkerung lässt sich sehr gut hypnotisieren. Ein anderes Drittel muss sich anstrengen. Der Rest ist resistent. Der Placebo-Effekt korreliert übrigens mit der Empfänglichkeit für Hypnose. Klinische Studien zeigen, dass bei allen funktionellen Syndromen im Schnitt 40% der Patienten auf ein Scheinmedikament ansprechen und eine Besserung eintritt. Das entspricht den allgemeinen Standards in klinischen Studien bei diesen funktionellen Erkrankungen. Allerdings gibt es auch bei anderen, klar definierten organischen Erkrankungen eine vergleichbar hohe Placebo-Rate. Es ist also nicht so, dass Patienten mit funktionellen Erkrankungen eine besonders hohe Placebo-Rate aufweisen. Die Psychotherapie erreicht etwas Ähnliches wie die Hypnose, und zwar unabhängig davon, für welche Art sich die Patienten entscheiden. Die Interozeption, die Körperwahrnehmung, wird auf eine neue Ebene gebracht. Das kann man versuchen, über den Kopf zu steuern, indem man Probleme anspricht. Die Verhaltenstherapie versucht stattdessen, über Entspannung neue Erfahrungen zu ermöglichen oder andere neurokognitive Lernprozesse anzustoßen. Der unbekannte Dritte. Also haben die beiden Hirne alles so halbwegs unter Kontrolle. Ein Wechselspiel von Darm an Hirn und Hirn an Darm? Nicht ganz. Wie im Krimi gibt es den unbekannten Dritten. Ein Biotop von Bakterien, genannt Mikrobiom, das so großen Einfluss hat, dass die Neurogastroenterologie bereits von der Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse spricht. Es wird immer deutlicher, dass die Bakterien im Körper, und zwar besonders die im Darm, viele Parameter des Körpers verändern können, und zwar zum Guten wie zum Schlechten. Die Beziehung zwischen Mikrobiota, Nerven und Immunsystem ist grundlegend für die Selbstregulation, Homöostase des Körpers. Der Schlüssel zum Verständnis und zur Behandlung vieler Krankheiten könnte auf diesem noch weitgehend unerforschten Terrain zu finden sein. Bisher hatte sich die Medizin höchstens mit einzelnen Krankheitserregern beschäftigt, etwa der positiven Wirkung von Lactobacillen, wie der russische Nobelpreisträger Ilja Iljitsch Metschnikow im Joghurt entdeckt hatte. Das Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik hat gerade eine der von Metschnikow postulierten positiven Wirkungen bestätigt. Von Lactobacillen produzierte Milchsäure soll gegen Parkinson helfen. Im Darm lebt eine verwirrende Vielfalt von Lebewesen. Ungefähr 40 Billionen Bakterien. Auch Viren und Pilzsporen gehören zum natürlichen Biotop des Darms. Die genetische Typisierung erlaubt uns erst seit einigen Jahren, etwas Ordnung in diesen Zoo zu bringen. Bei näherer Betrachtung stellt sich dann auch heraus, dass sich die Kolonien auf wenige Hauptstämme und wenige hundert Arten reduzieren. Und es handelt sich um Lebewesen und keine Pflanzen. Deswegen ist der Begriff Flora eigentlich falsch, auch wenn er sich eingebürgert hat. Drei Enterotypen. International und quer zu Ethnien und Herkunftsländern scheinen sich drei Gruppen von Menschen, drei Enterotypen, zu unterscheiden. Eine, die überwiegend Keime der Gattung Bacteroides in sich trägt, eine zweite mit Prevotella und eine dritte mit Ruminococcus. Von wem wir besiedelt werden, hängt von unserer Umwelt ab. Schon der Weg durch den Geburtskanal ist mit Bakterien gepflastert, und die nächsten holt der hungrige Säugling sich von den Brustnippeln und Haut seiner Mutter. Dadurch entstehen zum Beispiel Unterschiede in der Darmflora von gestillten und nicht gestillten Babys und auch zwischen solchen, die normal oder durch Kaiserschnitt auf die Welt kamen. Das individuelle Mikrobiom wird zudem relativ schnell durch Nahrungsumstellungen verändert. Fest steht, die Mikrobiota beeinflusst sehr früh die Entwicklung des Immunsystems und kurbelt deren Aktivität an. Eine vaginale Geburt führt zu einer anderen Darmflora als ein Kaiserschnitt. Wenn Säuglinge gestillt oder per Flasche ernährt wurden, führt das ebenfalls zu deutlichen Unterschieden. Es gibt heute eine Fülle von Studien, die bei fast jeder Erkrankung eine veränderte Mikrobiota beschreiben. Es gibt Hinweise, dass das Mikrobiom sogar bei Tumorerkrankungen verändert ist. Die Zeit wird zeigen, wie viel davon für die Entstehung oder Manifestation dieser Erkrankung wichtig ist. Ähnliche Lebensumstände bringen ähnliche Lebewesen mit sich. Kein Wunder, dass Verwandte nicht nur ähnliche Bakterienstämme in sich tragen, sondern sie durch engen Kontakt untereinander austauschen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Nehmen wir Antibiotika, räumen diese gründlich mit den Mikroorganismen im Darm auf und reduzieren sie auf ein Minimum. Doch nach ein paar Wochen füllt sich der entvölkerte Darm wieder mit Mikroorganismen auf, und zwar weitgehend mit den Populationen, die bereits zuvor dort gewohnt haben. Auch Nahrungsumstellungen bringen innerhalb von wenigen Stunden ganze Kolonien zum Zusammenbruch. Doch der Umsturz währt nicht lange. Die Mikrowelt sortiert sich neu und fängt wieder von vorne an. Wie sich unsere Mikrobiota zusammensetzt, wird in jedem Fall durch die Nahrung bestimmt. Bestimmte Bakterien können Ballaststoffe besser verarbeiten als andere und werden bei vegetarischer Kost die entsprechende Nische besetzen. Die Mikrobiota kann sich also flexibel an Nahrung anpassen, indem der Anteil einzelner Bakterienarten am Gesamtpool sich verändert. Ein exotisches Beispiel aus der Tierwelt ist das Seepferdchen, das Krill frisst, ziemlich fettreiche Mikrokrebse. Es besitzt keinen Magen, aber die Verdauung übernehmen Bakterien in seinem Darm. Sie produzieren das Enzym Lipase, mit dem sie das Fett spalten und dem Organismus zur Verfügung stellen. Vielleicht werden in Zukunft solche Fähigkeiten für die Entwicklung neuer Probiotika interessant.